Die USA werden zum Schuldner, China wird zum Gläubiger der Welt. Als führendes Industrieland der Welt hatten die USA bis Mitte der 60er Jahre des vergangenen Jahrhunderts traditionell eine positive Leistungsbilanz gehabt. Dieser Überschuss baute sich aber unter Schwankungen bis Anfang der 80er Jahre vollständig ab. Seitdem bauten die USA, wiederum unter Schwankungen, ein erhebliches strukturelles Leistungsbilanzdefizit auf, das seit dem Jahr 2000 im Durchschnitt bei 4,4% pro Jahr lag. Obwohl die Investitionen in der amerikanischen Volkswirtschaft, gemessen an der Wirtschaftskraft, weit unter europäischem Niveau lagen, sparten die USA noch weniger, als sie investierten, und schlossen die dadurch entstandene Kapitallücke durch immer mehr Verschuldung im Ausland. Entsprechend wuchsen die Dollarguthaben überall in der Welt. Da der Dollar den meisten Notenbanken als die wichtigste Reservewährung gilt und Dollarguthaben in der gesamten Welt wegen ihrer relativen Sicherheit gerne gehalten werden, gab es bis heute niemals ein Problem mit der Finanzierung des amerikanischen Leistungsbilanzdefizits. Vergleichbare anhaltend hohe Defizitquoten hätten in vielen anderen Ländern der Welt längst eine Zahlungsbilanzkrise ausgelöst, nicht so im Falle der USA. Seit Anfang der 80er Jahre wurde das amerikanische Leistungsbilanzdefizit ergänzt und genährt durch ein wachsendes amerikanisches Haushaltsdefizit. Unter Präsident Clinton war die amerikanische Staatsverschuldung relativ zum BIP stark abgebaut worden. Am Ende von Clintons Amtszeit hatte es sogar Haushaltsüberschüsse gegeben. Unter Präsident Bush sorgten große Steuersenkungen und die Kriege in Iran und Afghanistan schon lange vor der Weltfinanzkrise für ein erhebliches strukturelles Haushaltsdefizit, das durch die Folgen der Weltfinanzkrise noch weiter vergrößert wurde. Gleichwohl gehören amerikanische Bundesanleihen zu den weltweit begehrtesten Kapitalanlagen, für die die Anleger fast so niedrige Zinsen wie für deutsche Bundesanleihen akzeptieren. Da Vermögensanlagen in Dollar, seien es amerikanische Staatsanleihen, Guthaben bei amerikanischen Banken oder andere auf Dollar lautende Wertpapiere, jederzeit liquide sind und die Welt einen großen Bedarf an liquiden, hinreichend sicheren Geldanlagen hat, machte es überhaupt keine Probleme, für neue amerikanische Schulden willige Gläubiger zu finden. Das steigende amerikanische Leistungsbilanzdefizit und darüber indirekt auch das Staatsdefizit der USA finanzierten sich scheinbar von selbst. Schon in den 90er Jahren wurden immer wieder Stimmen laut, dass das amerikanische Leistungsbilanzdefizit nicht nachhaltig finanzierbar sei. Thomas Meyer, heute Chefvolkswirt bei der Deutschen Bank, war eine dieser Stimmen. Es ging aber immer weiter und ein Ende ist nicht abzusehen. Die Gläubiger der USA finden sich naturgemäß vor allem in jenen Ländern, die gegenüber den USA Leistungsbilanzüberschüsse haben. Und darum ist der größte Gläubiger der USA heute die Volksrepublik China. Von den rund 3,1 Billionen Dollar Währungsreserven, die die chinesische Zentralbank mittlerweile angesammelt hat, werden allein rund 1,2 Billionen in Form amerikanischer Staatsanleihen gehalten. Das sind zwar nur 8% der amerikanischen Staatsschulden von gegenwärtig rund 15 Billionen Dollar. Insgesamt aber sind rund 4,7 Billionen Dollar, also 31% der amerikanischen Staatsschulden, in ausländischer Hand. Alle übrigen Geldforderungen, die Gläubiger im Ausland an Schuldner in den USA haben, treten noch hinzu. Aus der Kumulation der Leistungsbilanzdefizite der USA seit 1999 lässt sich schließen, dass die Netto-Auslandsverschuldung der USA bei etwa 50% des BIP, also rund 7,5 Billionen Euro, liegt. Darüber, dass diese Entwicklung langfristig alarmierend ist, sollte man sich keine Illusionen machen. Es basiert ja alles auf Vertrauen. Was würde denn passieren mit dem Dollarkurs und den Zinskosten der amerikanischen Staatsverschuldung, wenn nur Teile der weltweiten Gläubigergemeinschaft der USA das Vertrauen verlören und ihre Anlagen auch nur teilweise umschichteten?